Rosamunde, schenk mir dein Herz und dein Ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. Rosamunde, glaub mir, auf dir bin ich dran. Denn zur Stunde, Rosamunde, ist dein Herz gerade noch frei. Auf dir bin ich treu, denn zur Stunde rum.